Sie wollen das nicht wahrhaben, denn tief in Ihrem Inneren, aber das sagen Sie nicht auf Partys, wollen Sie, dass ich an dieser Mauer stehe. Sie brauchen mich an dieser Mauer. Wir stehen zu Worten wie Ehre, Kodex, Loyalität. Für uns sind diese Worte die Plattform eines Lebens, das wir leben, um etwas zu verteidigen. Für Sie sind das nur Sprüche. Wir tanzen auf den Scherben einer großen Festlichkeit. Die Kostgänger blieben, doch die Party ist vorbei. Wir tolerieren neben Schweigen vieles hin. Haben eine eigene Verarmung, blauäugig zugestimmt. Ich schau auf all die Scherben. In dieser ach so heilen Welt beginnt das Massensterben. Mach dich fürs Erwachen aus der Illusion bereit. Hier der nackte Realismus, Party ist vorbei. Die Gesellschaft wird durch eine neue ausgetauscht. Nur der blinde Torwalter konsumiert und sich berauscht. Sein Haupt liegt unterm Fallbeil, er merkt es nicht einmal. Denn die Geschichte scheint sich immer multilateral. Ich schau auf all die Scherben. In dieser so heilen Welt beginnt das Massensterben. Mach dich fürs Erwachen aus der Illusion bereit. Hier der nackte Realismus, Party ist vorbei. Der neue Trend nennt sich grenzenlos willkommen heißen. Den Abstieg beglätzen, soziales Unheil hier lobpreisen. Öffne deine Augen, zieh dich um, erkenn das Leid. Hier der kalte Realismus, die bittere Wahrheit. Ich schau auf all die Scherben. In dieser so heilen Welt beginnt das Massensterben. Mach dich fürs Erwachen aus der Illusion bereit. Hier der nackte Realismus, Party ist vorbei. Flash Solo! Ich schau auf all die Scherben. In dieser so heilen Welt beginnt das Massensterben. Mach dich fürs Erwachen aus der Illusion bereit. Hier der nackte Realismus, Party ist vorbei. Die Party ist vorbei. Ich schau auf all die Scherben. In dieser so heilen Welt beginnt das Massensterben. Mach dich fürs Erwachen aus der Illusion bereit. Hier der nackte Realismus, die Party ist vorbei. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen.